Wie unzivilisiert wird eigentlich Zivilisation, wenn sie vom zu viel, vom zu voll faselt? Das kann man sich angesichts der Ereignisse im sächsischen Heidenau oder dem niedersächsischen Salzhemmendorf durchaus fragen. Ist gut beraten, wer angesichts der Brandanschläge auf Flüchtlingsheime verständlicherweise aus der Haut fährt und von Pack spricht, wie Vizekanzler Gabriel, und damit kriminelle strafwürdige Vorgänge sehr emotionalisiert? Der Schriftsteller Ingo Schulze meint dazu. Ich denke jetzt einfach, dass man das nicht mit so Pack-Dingen abtun kann. Also so wie ich jemanden benenne, in dieses Verhältnis zu ihm setze ich mich ja. Und wenn ich handeln will, muss ich das natürlich eher eben auf den Vorgang ansprechen und das nicht zu einer Wesensart von jemandem machen. Die Wesensart Pack, Ingo Schulze, wir hören ihn gleich ausführlicher. Denn wenn wir weiter auf der emotionalen Welle surfen, die von Flüchtlingsströmen spricht, die alles wegspülen, dann machen wir es nur schlimmer. Das meint und das sagte heute Morgen die Schriftstellerin Julie C. in diesem Programm. Ein Höhepunkt fand die Häme im Netz, in den sozialen Netzwerken gegen Flüchtlinge und Flüchtlingsunterkünfte, als auf Facebook untergehenden Booten im Mittelmeer Applaus gespendet wurde. Ingo Schulze, wir haben ihn schon gehört, 1962 in Dresden geborener Schriftsteller. Viele Romane hat er veröffentlicht und Erzählungen aus dem Nachwende-Deutschland. Ich habe ihn gefragt, steht zu befürchten, dass der namenlosen Hasspropaganda im Netz und ihren Worten weitere Taten folgen? Ja, es kommt halt darauf an, wie man darauf reagiert. Also das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und man kann einfach nur immer wieder aufklären und sagen, was die Ursachen von solcher Flüchtlingspolitik ist. Das fehlt. Diese soziale Polarisierung innerhalb Deutschlands hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass es so eine Aversion gibt. Das ist nur ein Grund und da muss man jetzt noch vieles dazu sagen, aber das fällt auch immer unter den Tisch. Lassen Sie uns noch einen Moment bei den Hasstiraden und der Hasspropaganda in sozialen Netzwerken bleiben. Die TV-Entertainer Joko und Klaas haben gerade Stellung gegen Rassismus und Polemik gegen Flüchtlinge bezogen. Das wird man doch wohl noch sagen dürfen, Patrioten oder Volkesstimme und Lügenpressepropaganda, der haben die eine Absage erteilt, quasi als Gegenstimme in sozialen Netzwerken. Muss man quasi mit den eigenen Waffen zurückschlagen? Naja, ich weiß jetzt nicht genau, was Sie gemacht haben, aber ich denke halt, man kann nur eben versuchen zu differenzieren und sehr klar zu sein. Und es ist ja auch ein bisschen spät, dass Angela Merkel mal ein Flüchtlingsheim besucht hat. Und dass es da über die humanitäre Hilfe auch eine Verantwortung von Deutschland, überhaupt von Europa gibt, das ist etwas, was viel zu wenig klar gemacht wird. Und da muss man sich, glaube ich, an die eigene Nase fassen. Ich meine, das ist jetzt nicht schwierig zu sagen, diese Hasstiraden, das ist ja alles nicht hinnehmbar, das ist inakzeptabel, das ist mitunter auch kriminell. Das ist das eine, aber das sind ja nicht irgendwelche Randgruppen, das geht ja tief in die Gesellschaft hinein. Man kann einfach nur irgendwie immer wieder das historisch-soziale, politische Denken propagieren und da Erklärungen schaffen und sich nicht auf dieses Nationale einlassen. Ich will mal ganz kurz ein Beispiel zitieren, damit man das nur wenigstens einmal im Ohr hat. Also das ist ja nichts Randständiges, sondern das kommt viel vor. Wie wär's mit Giftgas? Kostet nichts und wir wären einige Probleme los. Krieg ich einen Hals, wenn ich sehe, wie unsere Bürger so im Stich gelassen werden? Das sind so Stimmen. Also eine Klarnamenpflicht oder Ähnliches wird es auch nicht besser machen. Oder wenn man die Parolen abschafft oder verbietet, wird man den Hass nicht los. Ja, also das ist in gewisser Weise schon ein krimineller Tatbestand und man muss das auch das andere eben ernst nehmen und sehen, dass es sich einfach eine soziale Frage ist und das ist nicht von heute auf morgen zu lösen, aber das ist es eben auch und es ist natürlich auch eine Frage der eigenen Identität, wie jemand sich selbst definiert und jetzt plötzlich da ein Feindbild bekommt und man muss einfach auch dieses Feindbild sozusagen zerstören. Das ist einfach jetzt dagegen zu sein, das ist selbstverständlich, aber wie geht es dann weiter, weil das ist ja ein Problem, das wird uns lange, lange begleiten, solange es eigentlich auf dieser Welt nicht auf halbwegs gerechte Lebensverhältnisse für alle hinausläuft. Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller hat in der Flüchtlingsdebatte die osteuropäischen Länder auch kritisiert. In der Flüchtlingsfrage würde jeder nur national denken, sagt die aus Rumänien stammende Autorin. Meine Frage an Sie als jemand, der auch gerade in der Bundesrepublik bekannt geworden ist seit 1998 mit seinen simplen Storys über das Nachwendeleben der Deutschen auch in Thüringen. Entsteht da gerade so ein neuer Riss in Deutschland, eine mentale Teilung, auch in der Sprache, wenn plötzlich von Dunkel- und Helldeutschland gesprochen wird wieder? Naja, sowas darf man nicht mitmachen. Also liegen solche Erscheinungen muss man schon angehen. Es ist natürlich jetzt nicht von der Hand zu weisen, dass gerade so dieser Dresdner Raum, dass sich da einiges ballt, aber das ist ja auch nicht von heute auf morgen gekommen. Da könnte man auch viel dazu sagen, wie sowas entsteht. Aber natürlich ist das Verhalten auch osteuropäischer Länder in der Flüchtlingsfrage inakzeptabel. Aber als ich mit einer PEN-Delegation Anfang April im Innenministerium war und immerhin vom Staatssekretär da empfangen worden und wo es auch gerade darum ging, dass es legale Möglichkeiten für Flüchtlinge gibt, da war eigentlich die Haltung, ja, wir tun eigentlich alles, Frontex ist prima und mehr müssen wir eigentlich nicht tun und was wollt ihr, ihr seid aggressiv. Also es brauchte eben, das klingt jetzt sarkastisch, es brauchte einfach wieder diese Katastrophen, um da ein anderes Bewusstsein zu finden, aber das kann es ja nicht sein, dass es immer irgendwie tausende Menschenleben braucht, damit sich was tut. Die Bilder von der Prager Botschaft 89 scheinen irgendwie vergessen zu sein in manchen Teilen der Bevölkerung, oder? Ja, das wäre was sehr notwendig ist, dass man einfach mal die Sache umkehrt. Wie würden wir uns verhalten, wenn es bei uns so wäre, ja. Der Schriftsteller Ingo Schulze. Übrigens, das Verwaltungsgericht Dresden hat das Versammlungsverbot in Heidenau für rechtswidrig erklärt. Dazu gleich mehr in der nachfolgenden Sendung. Informationen am Abend.